Robert Kurz ging in seinem Text Weltkrise und Ignoranz von 2009 noch davon aus, dass Fetischismus und Krisentheorie nur unzureichend beachtet würden, was für die von ihm vertretene Krisentheorie nach wie vor zutrifft. Diese Situation stellt sich heute, nur wenige Jahre später, allerdings anders dar. Es ist geradezu ein Jahrmarkt der Fetischismuskritiken entstanden. Dabei wird selbst die Möglichkeit eines Endes des Kapitalismus nicht mehr ausgeschlossen. Eine Sichtweise, deren Vertretern, gerade auch Robert Kurz, man lange Zeit den Vogel gezeigt hatte. So rüsten sich etwa die gesellschaftskritischen Produzentinnen einer zahnlosen Normalwissenschaft, so Dörre, Lesse, nicht Rosa, nun mit einem neu interpretierten Marx auf. Wie einstmals Herrscher von Marxofeministinnen zu Dekonstruktivistinnen wurden, so hat man heute einfach irgendwie wieder Marx drauf. Wenn die fundamentale Krise handgreiflich wird, kommt die Fetischismuskritik gewissermaßen als Pfingsterlebnis auch über all jene Linke, die vorher nichts davon wissen wollten. Wenn ich im Folgenden von Fetischismuskritik spreche, meine ich damit ein Syndrom, das sich diffus auf verschiedene Aspekte dieses Begriffs bezieht und mit Kategorien wie Ware, Geld, Lohnarbeit, Äquivalententausch und Ähnlichem operiert, ohne dass deswegen der Begriff des Fetischismus fallen muss. Im weitesten Sinne ist hier die Annahme einer Selbstverwertung des Werts als basaler Logik im Wissenschaftsbetrieb gemeint, die sich nicht nur in einer Beschäftigung mit Verdinglichung, Entfremdung ausdrücken kann, samt einer oberflächlichen Kritik der Erwerbsarbeit, sondern auch im Sinne einer Kritik der Kapitallogik, GW-G', deren Grenzen man heute zwar längst erkennt, ökonomisch, vor allen Dingen aber auch ökologisch. Es handelt sich jedoch um Fetischismuskritiken, deren zentrale Schlussfolgerung häufig ist, ohne Marktwirtschaft geht nichts. Ein bisschen Marktwirtschaft ist auch in einem postkapitalistischen Utopie-Szenario unumgänglich und nur vor diesem Hintergrund findet eine grundsätzliche Kapitalismuskritik statt. Der Fetischismus-Hype bringt es mit sich, dass das Fetischthema selbst im bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb aufgenommen wird. Darauf gehe ich jetzt aber nicht an, das interessiert mich hier nicht. Im linken Spektrum ist es so, dass neben keynesianischen und regulationstheoretisch ausgerichteten Varianten der Fetischismuskritik auch eine Beweihräucherung kleiner sozialer Netze, der solidarischen Ökonomie, Commons und Open-Source-Bewegung im Medium von Fetischkritik betrieben wird, vergessend, dass es sich um eine Kritik handelt, also zumindest gilt es für die Wertabspaltungskritik, um eine Kritik handelt jenseits von Romantizismen, ohne deswegen auf den Aufklärungsdampfer zu springen. Dabei möchten manche auch von uns im Exit-Zusammenhang die Wertabspaltungskritik unihoffähig machen, selbst wenn einen das Problem der Truth, also der Wahrheit, irgendwie zwickt. Eine Marx-Renaissance im Sinne einer vielfältigen Fetischismuskritik durchdrängt spätestens seit 2005 weite Teile der Linken, ja sie vermasst geradezu. Fetischismuskritik gerät dabei in den Sog eines neuen Geistes des Kapitalismus und dem Diktat eines unternehmerischen Selbsts. Fetischismuskritik muss so heute in einem neuen Projekt- und Netzwerkkontext verortet werden, wie dies Poltanski Ciapello zeigen, die diese phänomenologischen Dimensionen durchfassen. Auch wenn sie nicht zur eigentlichen Wertabspaltungskritik gelangen, sind ihre Ausführungen für diese dennoch hochinteressant, indem sie fetischistische Mechanismen auf der Ebene einer institutionellen Mesodimension transparent machen. Was meint ein neuer Geist des Kapitalismus? Poltanski, Ciapello schreiben, Zitat: Zum Erhalt seiner Mobilisierungskraft wird der Kapitalismus aus ihm äußerlichen Ressourcen schöpfen müssen, aus den Glaubenssätzen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt eine hohe Überzeugungskraft besitzen, und aus den prägenden, ja sogar aus kapitalismusfeindlichen Ideen, die Teil seines kulturellen Kontextes sind. Der Geist, der den Akkumulationsprozess zu einem gegebenen Zeitpunkt begünstigt, ist demnach durchdrungen von zeitgeschichtlichen kulturellen Erzeugnissen, die zumeist zu ganz anderen Zwecken entwickelt wurden als zur Rechtfertigung des Kapitalismus. Zitat Ende. Poltanski, Ciapello gehen davon aus, dass in den letzten Jahrzehnten, ausgehend von den neuen sozialen Bewegungen, eine Verschiebung von der Sozialkritik zur Künstlerkritik stattgefunden hat. Das heißt, nicht mehr Fragen der sozialen Klasse und der Verteilungsgerechtigkeit, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, stehen im Vordergrund, sondern vielmehr die Künstlerkritik mit Forderungen von Autonomie, Kreativität, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Ähnliches. Diese Forderungen wurden nun in den neuen Kapitalismus integriert. Zu diesem Zweck untersuchten Poltanski, Ciapello vor allem Managementkonzepte. Sie schreiben, Zitat, was die Künstlerkritik betrifft, so ist ihre Krise eine Folge ihres scheinbaren Erfolgs und der Leichtigkeit, mit der der Kapitalismus sie für sich vereinnahmen und für sich nutzen konnte. Die Forderung nach Autonomie wurde in die neuen Unternehmensstrukturen integriert. Die Forderung nach Kreativität wurde vor allem von den Angestellten mit hohem Bildungsabschluss, Ingenieure, Führungskräfte erhoben und stieß vor Jahren auf ein unverhofft positives Echo, als deutlich zu erkennen war, dass ein wachsender Teil der Unternehmensgewinne aus der Mobilisierung der Ressourcen Erfindungsgabe, Fantasie, Innovationsfähigkeit im Bereich der neuen Technologien erzielt wurde und vor allem in dem stark expandierenden Dienstleistungs- und Kultursektor. Zitat Ende. Dabei sind vor allem das Netzwerk und der Projektarbeiter zentrale Figuren, wobei ein Streben nach Unabhängigkeit und Unverbindlichkeit eine wichtige Rolle spielt. Zitat. Der Ungebundenheitsimperativ setzt zuallererst einen Verzicht auf Stabilität und Verwurzelung, auf die Bindung an einen Ort und die Gewissheit langjähriger Kontakte voraus. Investieren bedeutet in dieser Hinsicht, den Spatz in der Hand aus der Hand fliegen zu lassen und auf die Taube auf dem Dach zu setzen. Das heißt, sich nicht von bestehenden Beziehungen vereinnahmen zu lassen, um offen zu sein für neue Kontakte, auch wenn diese vielleicht scheitern werden. Um sein Kontaktnetz auszuweiten, muss man demnach auf Freundschaften verzichten. Der hohe Wertigkeitsträger der projektorientierten Polis, also des heutigen Kapitalismus, bleibt so ungebunden, weil er sich von der Last seiner Leidenschaften und Wertvorstellungen befreit hat und nun, anders als die unflexiblen, keinen Widerspruch duldenden Persönlichkeiten, dem anderen offen begegnet. Nichts darf gegenüber dem Anpassungsimperativ in den Vordergrund treten oder seine Bewegungsfreiheit einschränken. Zitat Ende. Wer nicht ins Netzwerk eingebannt ist, ist isoliert. Ja, es droht ihm der Bann. Der Inhalt tritt zurück. Die Tätigkeit des Vermittelns, Vernetzens, Kontakte herstellen wird zum Wert an sich. Zu ganz ähnlichen Resultaten wie Poltanski, Ciapello kommt Ulrich Bröckling, wenn er auf einer mikrotheoretischen Ebene den Typus des neuen Subjekts, des Unternehmerischen selbst ausführlich seziert. Er schreibt, Zitat, bezogen auf das Verhältnis des Einzelnen zu sich selbst ergibt sich so das Bild eines nicht nur pluralen, sondern auch höchst fluiden Ego, das sich in immer neuen Zusammenhängen rekombiniert. Das in den Subjektivitätstheorien der 80er und 90er Jahre verbreitete Schlagwort von der Patchwork-Identität wäre noch zu radikalisieren. Nicht einem Flickenteppich, der, einmal genäht, sein Muster nicht mehr ändert, gleich das Projekte ich, sondern einem Kaleidoskop, das bei jedem Schütteln ein neues Muster zeigt. Dieses Projekt avanciert seine Selbstführung zum Management eines individuellen Projektportfolios. Zitat Ende. Die Überlegungen von Poltanski, Ciapello und Bröckling haben auch Konsequenzen für die Fetischkritikerin. Fetischkritik zerstiebt gerade in der postmodernen Vielfalt, auch wenn diese Kritik eine affirmative Falllinie im verfallenden kapitalistischen Patriarchat als freilich bloß diffuser Bezugspunkt sein kann. Darauf komme ich noch zurück, wie sich das äußert. Radikale Fetischkritik im Sinne der Wertabspaltungskritik und ihren Vertreterinnen sind nun aber gerade in Zeiten der Inflationierung von Fetischismuskritik im Gegensatz zu ihren Ursprüngen neuen Anpassungszwängen und Versuchungen sozusagen ausgesetzt. So gibt es mittlerweile längst eine Vielzahl fetischismuskritischer Projekte, zwischen denen Mann, Frau hin und her springen kann. Auch droht mit zunehmender Institutionalisierung von Wert- bzw. Wertabspaltungskritik der Inhalt hinter der Vermittlung zurückzutreten. Radikale Fetischismuskritik gerät so in Gefahr, im Sumpf der Diversität von Fetischkritik zu versickern. Und in diesem Zusammenhang, unter anderem gar nicht so langsam, in einen Doktorandenstadel, wie manche Antideutsche geschrieben haben, wenngleich in einem schrägen Kontext, also in einen Doktorandenstadel umgewandelt zu werden. Denn eine Integration der Fetischkritikerin in den verdinglichten Universitätsbetrieb ist längst zu erkennen. Die Fetischismuskritikerin taucht heute häufig in der Nähe einer traditionell würdebeschwerten Universität auf. Bröckling schreibt, Zitat, der Wissenschaftsbetrieb liefert für das Studium der Projektwelten überhaupt reichlich Anschauungsmaterial. Die Notwendigkeit, seine Forschungen als Projekt auszuweisen und immer neue Projekte zu akquirieren, treibt eigene Semantiken, Sozialcharaktere und Ereignistypen hervor. Forschungsprojekte zeitigen hochartifizielle Textgattungen wie die Antragsprosa, die Kunst, gleich welche Fragestellungen auf die Passform eines DFG-Merkblattes zuzuschneiden. Sie produzieren jene in graduierten Kollegs, Sonderforschungsbereichen und Nachwuchsgruppen erprobten, sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag handelnden Forschungsveteranen, auf deren prekäre Existenz die universitäre Planstellenaristokratie meist aus einer Mischung aus Mitleid und Verachtung herabschaut. Forschungsprojekte tragen die Hauptverantwortung für das grassierende akademische Tagungswesen, weil die Budgets Mittel dafür vorsehen, weil man den nächsten Verlängerungsantrag ja irgendwelche Aktivitäten nachweisen muss und nicht zuletzt, weil wissenschaftliche Communities schon um des Networkings willens geradezu süchtig nach Gemeinschaftsangelegenheiten sind, tourt das wissenschaftliche Personal von Konferenz, zu Workshop, zu Symposium und produziert dabei Sammelband um Sammelband. Mit effizienter Forschungskommunikation, geschweige denn Erkenntnis, hat all das wenig zu tun, umso mehr aber mit Präsentationszwängen projektförmig organisierter Wissenschaft. Soweit Bröckling. Unter heutigen Bologna-, Bachelor- und Masterbedingungen ist dies freilich keineswegs besser geworden. Im Kontext der universitätsorientierten Fetischismuskritik bedeutet dies nicht zuletzt, es werden bürgerliche Wissenschafts- und Theoriestandards übernommen, denen sie entsprechen muss. Für den fetischismuskritischen Universitätler gilt dabei grundsätzlich, wenn schon eine einigermaßen akzeptable materielle Vergütung und ein Pöstchen im akademischen Betrieb nicht sehr wahrscheinlich sind, aber Frau Mann gibt die Hoffnung nie auf, dann gilt es wenigstens kulturelles Kapital herauszuschinden. Vielleicht bringt man es ja doch noch zu was. Waren es noch vor 30 Jahren eine fundamentale Wertkritik und der Saira Verlag, die wertformanalytische und wertkritische Theorien und Analysen auf weithin einsamer Flur vertraten und vehement und polemisch in den allgemeinen Diskurs als Außenseiter einzubringen versuchten, dezidiert in Distanz, ja geradezu Feindschaft zum akademischen Betrieb, so zeichnet sich nach dem akademischen Aufstieg der neuen Marx-Lektüre in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre längst eine andere Tendenz ab. Im Kontext dieser inflationär gewordenen Tendenz zur Fetischkritik ist längst sichtbar geworden, dass Fetischismuskritik auf das Niveau von akademischen Gebrauchstexten gebracht werden soll, die routinemäßig heruntergeschrieben sind. Also mittlerweile gibt es auch irgendwie seriöse Verlage, in Anführungsstrichen wie den VSA-Verlag oder den Verlag Westfälisches Dampfboot. Also diese Verlage also sind irgendwie voll mit so wertformanalytischen, wertkritischen Ausweisungen, so mit Aufsatzbänden vorne. Längst werden entsprechende Kongresse und diverse Meetings ausgerichtet, zu denen die Fetischkritikerin eingeladen werden will und Kontakte zu anderen Fetischkritikerinnen hergestellt werden sollen. Die Frage der Wahrheit des Inhalts gerät in den Hintergrund. Entscheidend ist stattdessen die Frage, wie lässt sich Fetischkritik so umschreiben und präsentieren, dass sie in den Projekte- und Wissenschaftsbetrieb passt. So ist Fetischismuskritik heute in allerlei Amalgamierungen zu finden, sei es mit Foucault, aber auch Luhmann und Bourdieu. Dass dabei die konventionelle Universitätsfinanzierung tendenziell den Bach runtergeht und auf Drittmittel zurückgegriffen werden muss, macht die Sache nicht besser. Schon vor Jahren sagte mir ein antideutsch angehauchtes Exit-Mitglied, eigentlich müssten wir im Exit-Projekte-Kontext die Linke wählen, um weiter etwa durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung finanziert werden zu können. Was heißt weiter? Das ist ja nie so. Sie sind noch nie, ne? Wir sind noch nie. Ja, da sind wir ja stolz drauf. Quatsch. Also ich bin schon finanziert worden durch die Rosa Luxemburg. Ja, ja, aber nicht wir. Ja, also. Das ändert jetzt der Ernst, der die Finanzmittel locker machen will. Ja, also. Ja. Mir wurscht, Knete ist Knete, non olet oder wie das heißt. Vor diesem Hintergrund möchte ich wenigstens kurz auf einige Tendenzen eingehen, in denen sich fetischismuskritische Hauptlinien auf affirmative Weise in der heutigen Diskussion abzeichnen, ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Erstens. Längst hat sich eine fetischismus-werttheoretische Funktionsintelligenzia herausgebildet, die sich an bürgerlich-formalen Wissenschaftsstandards orientiert, ihre Gegenstände entsprechend zurichtet, wobei Wertkritik Fetischismuskritik erstarrt. Dabei werden Fragen der Marx'schen Darstellungsweise, Fragen zu Gegenstand und Methode des Kapitals und Fragen nach der Einheit zwischen Logischem und Historischem, zum Beispiel bei Heinrich, zugunsten einer althusserischen Struktur beantwortet. Einer was Struktur? Althusserischen. Althusser. Ja. Ja. Spricht man das so? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dass ich mich dann noch vor den Franzosen irgendwie blamier. Der Franzose passt schon auf. Apropos, wie sagt ihr für die, sagt ihr Chiappello oder Chapello? Chapello, gell? Also entweder Französisch oder Italienisch muss das aussprechen. Ach, ich weiß auch nicht. Ja. Da achte ich jetzt nicht drauf. Ich achte darauf, dass der Inhalt irgendwie richtig rüberkommt. Ja. Also, die historischen Kapitel im Kapital waren also bei Heinrich und Co. Bei denen sind sie also demnach bloße Illustrationen. Gesellschaftliche, prozesshafte Wirklichkeit interessiert dabei bloß sekundär. Entscheidend ist bei derartigen Interpretationen, dass das marxische Kapital vor allem als denkerisches Konstrukt aufgefasst wird. Der Kapitalismus überlebt, Krisen durchwartend, ewiglich, automatisch aus sich selbst heraus, bloß sein Gesicht verändert sich. Fetischismuskritik wird so in eine verdinglichte, starre Methodenexistenz eingebannt, mit der Folge eines Verlustes der Kritiksubstanz. Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang auch Ingo Elbe, der mit seinem Buch Marx im Westen explizit das Ziel verfolgt, Wertformanalyse und Wertkritik aus den subversiven Hinterzimmern herauszubringen und in den seriösen akademischen Betrieb zu überführen und dementsprechend buchhalterisch und minutiös verschiedene Fetischkritiken gewissermaßen wie in einem Schmetterlingsalbum präsentiert. Also mit Heinrich hat sich übrigens der Robert Kurz in diesem Buch Geld ohne Wert ausführlich auseinandergesetzt, wer es nicht weiß. Zweitens, als Gegenpol dazu fetischt es aber auch in der Tradition von Habermas handlungstheoretisch und ethisch mittlerweile gewaltig. So hat Axel Honneth eine Aufsatzsammlung mit dem Titel Verdinglichung, eine anerkennungstheoretische Studie herausgegeben, in der er auch mit einer Verheiratung mit Heidegger nicht zurückschreckt. In dieselbe Kerbe schlägt Rahel Jäggi in ihrem Buch Entfremdung zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems. Unter Entfremdung versteht sie dabei, Zitat, Indifferenz und Entzweiung, Machtlosigkeit und Beziehungslosigkeit sich selbst und einer als gleichgültig und fremd erfahrenen Welt gegenüber. Zitat Ende. Nachdem tiefergreifende Krisentendenzen sichtbar werden, wird nun eifrig versucht, Marx wieder in das eigene, ehedem zahnlose Konzept zu integrieren. Jahrelang hatte man ihn als nicht mehr zeitgemäßen Theoretiker zur Seite gelegt. Nun sollen ihm Defizite, insbesondere ein normatives Defizit, zur Last gelegt werden. So schreibt Jäggi. Zitat, es scheint aber geradezu charakteristisch für den Kapitalismus zu sein, dass er diesen Wertcharakter und damit den Umstand, dass es sich bei ihm um eine bestimmte Lebensform handelt, die man dementsprechend auch bewerten kann und muss und die dementsprechend auch Alternativen haben muss, leugnet. Vielleicht ist schon das wäre eine Art Metagrund, Grund zur Annahme, dass am Kapitalismus etwas faul ist. Zitat Ende. Als wäre der Kapitalismus ohne derartige Ideologiebildungen überhaupt, als wäre der Kapitalismus schon von seiner Grundstruktur her Moral und Ethik verseucht. Ohne derartige Ideologiebildungen könnte er gar nicht überleben. Ethik und Moral werden bei Jäggi zur eigentlichen theoretischen Grundlage gemacht. Es wird Augenwischerei betrieben. Anstatt die eigenen theoretischen Defizite vor dem Hintergrund der Theorie von Marx sehen zu wollen, wird der Spieß einfach umgedreht. Er hat nun normative Defizite. Dies ist der eigentliche Subtext bei Jäggi. Es ist nicht nur am Kapitalismus etwas faul, sondern eben auch an den Kapitalismuskritikerinnen, die fundamentale Bedeutung der Normativität Ethik außer Acht lassen. Folglich geht es bei Honneth und Co. auch nicht um eine Abschaffung des Kapitalismus, sondern sozusagen um eine Ethisierung der Marktwirtschaft. Ignoriert wird dabei, dass es seit Mitte der 60er Jahre einen Strang in der Tradition von Backhaus Reiche gab, auf der die Habermas-Linke lange großnäsig und ignorant heruntergeschaut hat. Eine Fetischkritik, die ihre Hinterzimmerherkunft vergisst, gibt auch den Background bei Dörre, Lessenich und Rosa der sogenannten Jenaer Soziologie ab. Zentral ist bei ihnen, bitte? Was es alles gibt. Was es alles gibt, siehst du, Hans, da lernst du bei mir. Ja, der sogenannten. Ja, genau. Zentral ist bei Ihnen, dass im Gegensatz zu Elbe und Heinrich die Prozesshaftigkeit des Kapitalismus in den Vordergrund gerückt wird. Zitat unserer gemeinsamen Anstrengung in dem Buch Soziologie Kapitalismuskritik. War und ist die Überzeugung, dass die basale Logik der in sich selbst unabschließbaren Kapitalbewegung die kapitalistische Gesellschaftsformation in all ihren Phasen und mithin auch in und nach der gegenwärtigen Finanzmarktkrise bestimmt und nicht nur in ihren politischen und kulturellen Gestaltungs- und Formierungsmöglichkeiten prägt. In der Sachdimension lässt sich diese Bewegung, so wie Klaus Dörres Analyse gezeigt hat, also das ist jetzt das Nachwort von dem Buch Soziologie, Kapitalismuskritik, in der Sachdimension lässt sich diese Bewegung, wie Klaus Dörres Analyse gezeigt hat, als fortwährender Prozess der inneren und äußeren Landnahme bestimmen. Der Kapitalismus erweist sich gleichsam als gierige Einverleibungs- und Ausscheidungsmaschine, die in ihrer systematischen Funktionsweise dazu gezwungen ist, unablässig neue Märkte zu erschließen, die dann früher oder später als entwertete, verbrannte Erde, hinterlässt, welche zu einem späteren Zeitpunkt und in einer anderen kapitalistischen Formation neu erschlossen werden kann. Über alle Formationsgrenzen hinweg ist dieser Landnahmeprozess, wie Hartmut Rosa zu zeigen versucht, in der Zeitdimension unaufhebbar und mit einer stetigen Tendenz zur sozialen Beschleunigung verwoben, die sich als Zwang zur Steigerung der Zirkulationsgeschwindigkeit verstehen lässt und dabei die Logik nicht nur der ökonomischen, sondern auch der kulturellen politischen Veränderungen bestimmt. Die Kapitalbewegung führt zu einer fortdauernden, gerichteten und stufenweisen Veränderung des Raumzeitregimes. Die anhaltende Dynamisierung der sozialen, materiellen und geistigen Verhältnisse macht nun ihrerseits entgegenkommende Subjekt- und Dynamisierungsformen notwendig, welche die Steigerungszwänge mitvollziehen. Das von Stefan Lessenig identifizierte spätkapitalistische Regime der Aktivierung erscheint so in der Sozialdimension als die konsequente Vollendung jener fundamentalen Modernisierungstendenz, welche den lähmenden Fremdzwang repressiver Sozialformationen mittels politischer Steuerung unablässig in ruhelosen Selbstzwang verwandelt. Zitat Ende. Dörre und Co. stellen in diesem Sinn die Systemfrage und rechnen mit einem Ende des Kapitalismus. Dabei bemängeln sie jedoch bloß dessen mangelnde Regulierung. Eine Sichtweise, die nicht vor allzu langer Zeit als das daherkam, was sie wirklich war, nämlich eine reformistisch immanente. Diese wird nun als Kapitalismus transzendent ausgegeben. Deutlich wird dies unter anderem auch, wenn Lessenig schreibt, das fundamentale Problem liegt nun darin, dass die unbegriffenen und ungesteuerten Folgewirkungen des Kapitalverwertungsprozesses den Fortbestand des Kapitals sowie der durch es strukturierten sozialen Formationen insgesamt in Frage stellen. Sprich, dass es sich soweit und solange sie unkontrolliert bleiben, irreversibel verschärfen und tendenziell selbstdestruktiv werden. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund schreibt er weiterhin, Zitat, die Möglichkeit des ganz anderen, die Denkbarkeit des fundamental Alternativen ist es, worauf Gesellschaftskritik heute nach wie vor zielen muss. Das Ende des Kapitalismus. Zitat Ende. So reserviert sich ein ignorantes gesellschaftstheoretisches Establishment, die Spinnertheit im Sinne eines radikalen, nonkonformistischen Intellektuellentums für sich. Man sieht nun eine Zusammenbruchstendenz, für die nicht zuletzt ehedem in Hinterzimmerverhältnissen Robert Kurz und die Wertkritik standen. Derartige Strömungen jenseits der Universität werden nun jedoch ignoriert und meine Frau reserviert das Abnormale für sich. Nun wird das Spinnerte für sich selbst proklamiert. In diesem problematischen Kontext zitiert Mayhofer Poltanski. Zitat: Die effektivste Art, einen Anspruch zurückzuweisen, ist nicht, gegen ihn zu argumentieren, sondern ihn in das Reich des Abnormalen zu verweisen. Radikalere Ansprüche stehen immer in Gefahr, als verrückt angesehen zu werden, wenn sie nicht in die vorhandene Realität passen. Zitat Ende. Wenn ein Zusammenbruch und Verfall des Kapitalismus längst schon zum Thema des Feuilletons geworden ist, kann sich dem eine seriöse, hochakademische Soziologie auch nicht mehr versperren. Eine langweilige Sozialwissenschaft muss so durch eine Radikalinski-Spritze wieder aufgepeppt werden. Auch bei den Jenaern wird übrigens das Normative als großes Problem gesehen. Wie rechtfertigt man Kapitalismuskritik, wenn einem schon das Haus über dem Kopf zusammenbricht? Man fühlt sich unwillkürlich an den Lenin-Spruch erinnert. Revolution in Deutschland, das wird nie etwas. Wenn die Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen sie sich noch eine Bahnsteigkarte. So tut marxistische Kritik den Gesellschaftssozialwissenschaften als Legitimationsmittel wieder gut. Nun schreibt man sich die, Zitat, Wiederbelebung des kritischen Impetus der akademischen Soziologie, so Dörre und Co. aufs Banner. Überhaupt dominieren in heutigen Fetischismusverständnissen subjektivistische Ausdeutungen, die einen objektiven Fetischkritik in den heute aus dem Boden schießenden Marx-Interpretations-Fetischismus-Aufsatzbänden von der wissenschaftlichen Stange, etwa des westfälischen Dampfboots, also objektiver Fetischismuskritik wird da eigentlich ignoriert. Der Mehrwert Fetisch wird gemeinhin nicht etwa als verselbstständigte objektive Logik behandelt und kritisiert. Auch wenn der Fetisch durch Menschen gemacht ist und hierbei von einer Subjekt-Objekt-Dialektik ausgegangen werden muss, kann er doch nicht einfach von vornherein subjektivistisch belegt werden, seine Verselbstständigung bloß Nebensache sein. So nach dem Motto, ich und der Wert. Was mache ich als wissenschaftliches Subjekt mit dem Wert und Marx? Bringt er was? Rentiert er sich? So schreiben Jägi-Leuk. Zitat, als solcher wird er, also Marx, im Lichte neuerer Tendenzen reinterpretiert. Es wird auf dem Hintergrund neuerer Fragestellungen an ihn angeschlossen. Er wird kritisiert und auf seine Anschlussfähigkeit befragt. Man nimmt sich Stücke und Motive aus seinem vielfältigen Werk, die für die eigenen systematischen Interessen produktiv sind. Nicht orthodox, aber auch nicht einmal mehr offensiv unorthodox. Vielleicht erst durch diese neue Unbefangenheit wird erkennbar, wie wechselseitig die Möglichkeiten sind, die das Marx'sche Werk für systematische Anschlüsse an aktuelle Debatten liefert. Also Zitat Ende jetzt. Die Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Subjekt und Objekt ist weg. Deren Eingedenken ist zu ihrer Überwindung der Fetischvergesellschaftung und deren Übergewicht der Verselbstständigung es erst bräuchte. Sie verschwinden im Subjekt. Dies gilt übrigens auch für Heinrich und Elbe, deren formalwissenschaftliches Fetischverständnis sich aus einem Dualismus zwischen wissenschaftlichem Subjekt und einem dem gegenüberstehenden ebenso verdinglichten Objektivitätsverständnis erweist, die sich äußerlich zueinander verhalten. Zumindest dem frühen Lukács und Adorno wäre es nicht eingefallen, den Kapitalismus vom Subjekt her zu denken. Vielmehr gehen sie, selbst Lukács noch, wenn er das Proletariat als Subjekt, Objekt der Geschichte sieht, von einer bereits verselbstständigten Logik aus, wenn sie Subjektivität bestimmen und von hier aus eine scheinbar paradoxe Subjekt-Objekt-Dialektik, aber immer vor dem Hintergrund ihrer objektiven Verselbstständigung am Werke sehen. Was mache ich mit Marx? Diese Frage hätten sie verzweifelt als Ausgeburt der instrumentellen Vernunft im Kontext eines Fetischzusammenhangs gesehen. Viertens, weiterhin findet sich eine Vereinnahmung der Wertabspaltungskritik auch im Feminismus statt. Lange Zeit wurden Wertkritik bzw. Wertabspaltungskritik ignoriert bzw. gar geschnitten, obwohl sie doch schon viele Elemente der eigenen linksfeministischen Kritik vorweggenommen hatten. So schreibt Beatrice Müller, die die Wertabspaltung in eine meines Erachtens affirmative Wertabjektion überführen möchte. Zitat: Eine theoretische Rekonzeptionalisierung scheint notwendig, da Scholz einerseits eine Lesart vertritt, die nicht ermöglicht, Akteurinnen und Kräfteverhältnisse neu zu denken und auf der anderen Seite den psychoanalytischen Kontext nicht ausreichend theoretisiert. Als Ergebnis meiner Verschiebung, also der von Müller, scheint der von mir in den Blickpunkt genommene Zusammenhang der patriarchalen Geschlechterverhältnisse und der kapitalistischen Produktionsweise als Wertabjektion, also Abjektion, das heißt zu Deutsch Verwerfung. Die Theorie von Scholz ist gleichwohl insofern instruktiv, als sie versucht, die verflochtene Struktur von Kapitalismus und Geschlechterverhältnis zu analysieren und damit auch eine strukturelle Erklärung für die Abwertung von Care-Arbeit liefert. Zitat Ende. Die Kritik einer radikalen Wertabspaltungskritik an anderen marxistischen und feministischen Ansätzen wird von Müller geflissentlich ignoriert. Sie bezieht sich einfach auf alle möglichen marxistischen Richtungen in einem eklektischen Amalgam. Regulationstheorie, neue Marx-Lektüre und noch mehr. Ignoriert wird dabei auch, dass eine umstandslose Konfundierung von Psychoanalyse und kritischer Theorie problematisch ist. Sie verbietet sich, gemäß der Wertabspaltungskritik, weil beide Dimensionen zwei unterschiedlichen Ebenen angehören, als solche getrennt sind und gleichzeitig auf der Metaebene der Wertabspaltung als negativ-dialektisches Prinzip zusammengedacht werden müssen, ohne die erkenntnistheoretischen Prämissen gleichzumachen. Müller geht indessen von Widersprüchen aus, die von Kräften und Gegenkräften regulationstheoretisch gramscianisch bestimmt sein sollen. Dies ist bei ihr auch die Basis, vor dem der Kapitalismus konstituiert sein soll. Von ihr hier aus sollen andere soziale Disparitäten, rassistische und antisemitische, identitär bestimmbar sein. Dabei schreibt aus einer etwas anderen Perspektive als Müller Katrin Volk in derselben Ausgabe der Femina Politica, in der auch der Artikel von Müller erschienen ist, Zitat: Ihre grundsätzliche Kritik, also meine von Scholz, bezieht sich auf das Fehlen fetischistischer Grundkategorien des Kapitalismus sowie deren Verhältnisbestimmungen zu den Geschlechterverhältnissen. Allerdings ist es fraglich, wie offen Scholz für eine derartige Debatte ist, wenn sie letztlich das Wertabspaltungsverhältnis für das alle Bereiche durchdringende Grundprinzip hält. Zitat Ende. Hier ist ein Abstraktionstabu formuliert, sei es im Hinblick auf die fundamentale Wertkritik, als auch auf die Wertabspaltungskritik mit ihrer Behauptung eines durchgehenden Basiszusammenhangs. Scholz soll in den akademischen Zusammenhang hineingezogen werden bzw. vereinnahmt werden. Aber auch, jetzt, das ist der fünfte Punkt, aber auch jenseits von abstrakten Theorien ist für die praxisorientierte Fetischkritikerin etwas im Katalog. In Bewegungen und Projekten der solidarischen Ökonomie, von Commons, der Open-Source-Bewegung, der Umsonstläden und Ähnlichem, leben Ideologien der ehemals sogenannten Alternativbewegung nicht selten mit einer fetischismuskritischen Begründung fort, als wäre die Keimform dieser Bewegungen ihre Saat nicht schon längst im gegenwärtigen Kapitalismus aufgegangen. Dabei lässt sich auch der Feminismus nicht lumpen, auch darauf gehe ich jetzt aber nicht extra nochmal ein. Seit den 2000er Jahren werden derartige Perspektiven, also Commons und so weiter, theoretisch immer mehr wertkritisch untermauert. Also vorher war das eher so eine subsistenztheoretische Argumentation und Basis. So nach dem Motto, was liegt näher als die theoretische Wertkritik in entsprechenden Projekten praktisch werden zu lassen? Dabei handelt es sich bei Commons solidarischer Ökonomie um diffuse Begriffe. So schreibt Kratzwald. Ich würde mal einen Schluck nehmen. In den letzten Jahrzehnten gab es in verschiedenen Lebensbereichen Einhegungen von Commons, die neue Widerstände, die neue Initiativen nach sich zogen. In vielen dieser widerständigen Initiativen wird auf die Begriffe Commons und solidarische Ökonomie zurückgegriffen. Viele haben das Vertrauen in die staatliche Politik ebenso wie in den Markt verloren. Sie glauben nicht mehr daran, dass sie die richtige Antwort auf die aktuellen globalen Probleme sein können und nehmen ihre Angelegenheiten stattdessen selbst in die Hand. Ob es nun um die Nahrungsmittelversorgung, Medien, Wissen, das Gesundheits- oder Bildungssystem oder den Ausstieg aus der fossilen Energie geht. Alle sollen über die Produktion und Verwendung lebensnotwendiger Dinge oder Dienste mitbestimmen können. Zitat Ende. Allmählich sind jedoch die erneuten Vereinnahmungsversuche durch Markt und Staat immer offensichtlicher geworden, sodass man sich abzugrenzen versucht, auch in Bezug auf obskure freiwirtschaftliche Ansätze. Kratzwald schreibt weiter, Zitat, zinsloses Geld soll arbeitslosen Reichtum verhindern, ohne das Kapitalverhältnis als solches in Frage zu stellen und einer vermeintlich guten Marktwirtschaft wieder zur Geltung zu verhelfen. In all diesen Vorstellungen bleiben Kernstrukturen des kapitalistischen Systems unangetastet, nämlich Lohnarbeit, Warenproduktion, Äquivalenztausch und werden mit Mitteln staatlicher Herrschaft gesichert. Genau diese Strukturen aber bedingen die grundsätzliche Krisenanfälligkeit des Kapitalismus und verkörpern seine Herrschaftsverhältnisse. Echte Alternativen, die zu einer sozialen Transformation über den Kapitalismus hinausführen, müssen mit ihnen daher brechen. Commons und solidarische Ökonomie können diesen Anspruch mit Hilfe kooperativer Produktionsweisen, reziproker Beziehungen und nicht hierarchischer Entscheidungsstrukturen erfüllen, sofern sie Teil kämpferischer Bewegungen sind, die sich nicht damit begnügen, die Krisen des Kapitalismus abzufedern. Zitat Ende. Dabei ergrenzt sich Kratzwald auch gegen die Vereinnahmung durch Social Business und Social Entrepreneurship, also Unternehmertum, ab, sowie gegen den Appell an die Stärke der Gemeinschaft, um Sozialabgaben zu sparen. So etwa explizit hat es der David Cameron für Großbritannien formuliert. Ganz abgesehen davon, dass Zweifel angebracht sind, was diese angeblich nicht hierarchischen Strukturen angeht, so konstatieren Sozialwissenschaftler bereits in den 80er Jahren die Gefahr des Gruppendrucks, von informellen autoritären Führungsstrukturen sowie des Blaming the Victims bei Selbsthilfegruppen im Sozialsektor. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sie sich ökonomischer und staatlicher Herrschaft entziehen können. Um derartige Projekte am Laufen zu halten, braucht es Geld. Und so ist eine Verbandelung von Markt und Staat, Sozialstaatsstiftungen, unumgänglich. Dabei schert sich die Krisenverwaltung herzlich wenig um hehre Intentionen. was die Berliner sozialdemokratische Sozialsenatorin Ingrid Mielens 1981 für die alternative Szene und die Hausbesetzerszene damals apodiktisch formuliert hat, kann erst recht für die heutige Krisenverwaltung im fortgeschrittenen Verfall des Kapitalismus gelten. Zitat Mielens: Auf interne Konflikte, Möglichkeiten und Grenzen der Alternativbewegung, Selbstausbeutung, Staatsknete, auf Finanzierungsprobleme, Spaltergeld und Organisationsstreitigkeiten, Vernetzung einzugehen, ist hier nicht Aufgabe. Selbsthilfe und kommunale Politik sind unverzichtbare Bestandteile sozialer Arbeit und kein Gegensatz. Zitat Ende. Es ist einfach naiv zu glauben, dass man Frau sich vom heutigen Social Business und der Krisenverwaltung fernhalten kann. Der Absturz in eine unmittelbaristische Wertkritik und der primäre Wille zu einer Verbreiterung der Wertkritik ohne gesellschaftlich-historische Verortung ihrer selbst war übrigens nicht zuletzt auch ein Grund für die Krisenspaltung. Der Alltag sollte nun fetischismuskritischer Maßstab sein. Dabei hat nicht zuletzt Robert Kurz sehr deutlich gesehen, wie die von ihm maßgeblich mitbegründete fundamentale Wertkritik regrediert und in eine krisenverwalterisch-revisionistische Ecke rast. Dabei sollte seinerzeit bis heute, also bei Krisen und Streifzügen, unterschiedlichen Vorstellungen von Fetischkritik Rechnung getragen werden. So etwas sowohl subsistenzlerischen und solidarökonomischen, zugleich jedoch auch den Kritiken eines strukturellen Antisemitismus. Diverse Wertkritiken sollen so unverbindlich in einem nicht reflektierten Kontext, nämlich, dass sie selbst in einer konnexionistischen Netzwerkwelt als unternehmerische Selbst agieren, unter einen Hut gebracht werden. So waren beziehungsweise sind Krisis- und Streifzüge Vorreiter einer meines Erachtens pseudoradikalen Fetischkritik, wie sie heute zahlreich die Welt bevölkert. Also es ist auch so, dass irgendwie, da haben wir vorgestern am Biertisch gesprochen, dass das halt schon immer mehr so lebensreformerische Züge hat, also so in den letzten Jahren, also die Streifzüge-Artikel. Ich möchte nun meine bisherigen Ausführungen, Zusammenfassung und Konsequenzen auch noch unter Heranziehung anderer Aspekte daraus ziehen. Es war zunächst einmal einer fundamentalen Wertkritik, Wertabspaltungskritik vorbehalten. Wert, Mehrwert, Ware, Geld, Kapital, grundlegend Fetischismus, und zwar im Hinblick auf einen prozessierenden Widerspruch und eine innere Schranke auf die Agenda zu setzen. Dies ist der bedeutendste Unterschied zu einer Wertformanalyse, wie sie seit Mitte der 60er Jahre von einer neuen Marx-Lektüre betrieben wird, die hauptsächlich auf die Struktur gerichtet ist und konkrete Problemlagen und die Verortungen ihrer selbst im gesellschaftlichen Prozess vernachlässigte. Im Angesicht der sehr konkreten, fundamentalen Krise kam es nun zu einer Marx-Renaissance. Nicht nur zu einer Marx-Renaissance, sondern zu einem Fetischismus-Hype, wobei auch realhistorische Prozesse mittlerweile mit einbezogen werden. So etwa wie gezeigt bei Dörre und Co. Ja, sogar ein Ende des Kapitalismus wird einkalkuliert. Sieht man, Frau, indes genauer hin, wird ein kategorialer Bruch, ein Programm der Abschaffungen nicht ins Auge gefasst. Vielmehr soll eine große Transformation bloß innerhalb kapitalistischer Kriterien und nicht gegen sie stattfinden. Es geht in der Wissenschaft wie auch in den Szenenmilieus um Wirtschaftsdemokratie, solidarische Ökonomie und Ähnlichem, wie schon in uralten kapitalistisch-sozialdemokratischen Genossenschaftszeiten. Alter Wein wird nun in neuen fetischismuskritischen Schläuchen präsentiert. Längst hat sich im linken akademischen Kontext, aber auch im Szenenkontext im weitesten Sinne ein fetischismuskritisches Establishment herausgebildet. Fetischismuskritik ist schon lange Bestandteil eines netzopportunistischen Kontextes. Um das Fetischthema werden längst Tagungen, Kongresse, Workshops aller Art rund um die Welt veranstaltet und dementsprechend Artikel von der Stange veröffentlicht. Fetischismuskritik ist heute cool und zum Bestandteil des Spektakels geworden. Dies wusste schon Guy Debord freilich, allerdings konnte er sich wohl nicht vorstellen, welche Ausmaße dies heute annimmt. Fetischismuskritik ist längst im Kontext postmoderne Lifestyle-Linke und die Ästhetisierung der Krise in einer Welt als Wille und Design angekommen. Also so ein Buchtitel von Robert Kurz. Die Fetischkritikerin wird zum Lurch im Sinne der bloßen Selbstbehauptung, um mit Horkheimer Adorno zu sprechen. Die Behauptung einer Fetischismuskritik als einer rücksichtslosen Kritik des Bestehenden, Marx, gegenüber einer Affirmativ-Fetischkritik resultiert dabei allerdings selbst aus aufbrechenden Widersprüchen der heutigen Fetischvergesellschaftung, wobei sich aus der Subjekt-Objekt-Dialektik des Fetischs ergibt, dass auch Entscheidungs- und Handlungsoptionen entstehen und keine und keiner opportunistisch einen scheinbar, man muss schon fast sagen, fetischismuskritischen Kirche in ihrer Immanenz nachgeben muss. Eine Kritik heute gängiger Fetischismuskritiken lässt vermutlich gerade die realhistorische Entwicklung der Fetischverhältnisse zu, die notwendigerweise Widersprüche mit sich bringt, wobei die Wertabspaltung als zu kritisierendes Grundprinzip alle Bereiche und Ebenen durchzieht. Dabei tut man Frau gut daran, sich handlungspraktischen Anweisungen zu enthalten und Widersprüche nicht zu glätten, um eine wirkliche Bewegung jenseits heutiger Zumutungszustände überhaupt erst zu ermöglichen. Dementsprechend müssen auch die vermeintlich kleinen Unterschiede, also zwischen den Fetischkritiken, aufgezeigt werden und eine dementsprechende Auseinandersetzung stattfinden, um der Passförmigkeit der Fetischismuskritik im Niedergang des Kapitalismus die Stirn zu bieten. Kampf ist somit angesagt, aber jenseits herkömmlicher, gramscianisch-politizistischer Phrasen, wenn es ums Ganze geht. Im Übrigen eine Formulierung, die ebenfalls längst zur Phrase geworden ist. Dabei geht es der Wertabspaltungskritik auch nicht um eine Rettung der Soziologie, Politologie und anderer sozial- und geistesgeschichtlicher Disziplinen als Teilbereiche. Vielmehr weiß sie, dass in dieser Zersplitterung die Verdinglichung sich selbst ausdrückt. Entscheidend ist auf jeden Fall für eine emanzipatorische Fetischkritik, die mit der Überwindung des patriarchalen Kapitalismus es ernst meint und einer repressiven Krisenverwaltung trotzen will, sich dem institutionellen Zugriff entsprechender Mechanismen zu entziehen, soweit dies möglich ist. Freilich ist auch solch eine radikale Fetischkritik auf allerlei Ressourcen angewiesen und sie will auch nicht im stillen Kämmerlein versauern. Eine absolute Kompromisslosigkeit des Inhalts ist aber trotz einer unumgänglichen Projektpolitik notwendig. Man muss zum Beispiel nicht in allen möglichen Sammelbänden im Kontext fragwürdiger Uni- und Szenenpolitiken vertreten sein und nicht auf allen möglichen Tagungen und Kongressen herumhüpfen, die primär der Profilierung dienen, woraus scheinbar paradoxerweise folgt, dass eine Wertabspaltungskritik ihr Profil, auch wenn sie dann dort ist, entschieden und mit entsprechendem Temperament behaupten muss, um den Preis des Außenseiterseins, wenn sie sich in derartigen Kontexten bewegt. Dies impliziert, dass sie sich auch selbst reflektieren muss, was auch heißt, sie darf auf keinen Fall darauf verzichten, etwas und vor allem sich selbst auf den Begriff zu bringen. Ansonsten wird sie passförmig und arbeitet womöglich autoritären Tendenzen zu. Das heißt, sie muss es sich nicht nur weiterhin erlauben, sich zu erheben, sondern es ist ihr oberstes Gebot, gerade die heutige pseudofetischismuskritische Situation auf den Begriff zu bringen. Es kann nicht darum gehen, sich in ein allgemeines Fetischpalaber und die Diskussion um fragwürdige Handlungsperspektiven im Niedergang des Kapitalismus einzuklinken. Vielmehr ist zu fragen, welche Funktion dieses Palaber und diese Diskussion in der heutigen Zerfallsepoche hat. In den vielfältigen Fetischismuskritiken heute finden sich dabei nicht selten Züge, Elemente, Versatzstücke und Motive, die sich mit einer radikalen Wertabspaltungskritik decken, und es lassen sich unter Analysen und Untersuchungen finden, die diese auch konkretisieren können, aber eben nicht zu einer grundsätzlichen Kritik dabei kommen. Diese gilt es durchaus kritisch und korrigiert aufzugreifen, allerdings eben im Kontext eines kategorialen Bruchs und einer radikalen Kritik. Also in dem Sinne habe ich ja dann auch Poltanski, Schiapello und den Bröckling in mein Konzept, in meine Überlegungen integriert. Auf Vortragsreisen habe ich allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass an der Universität und in Szenenprojekten der solidarischen Ökonomie und Ähnlichem mit ihrer Doppelmoral etliche feststellen, dass sie zu faulen Kompromissen gezwungen werden. Mit anderen Worten, das Affirmativwerden und ein falscher Zungenschlag von Pseudo-Fetischkritiken fällt längst auf. Die objektiven Widersprüche erzwingen eine solche Einsicht geradezu. Hervorzuheben ist dabei, dass es im Zuge einer simplifizierenden Arbeitskritik auch zum Hochleben lassen eines alternativen Arbeitsethos kommen kann, im Sinne von Nichtarbeit und einer Beweihräucherung von ehrenamtlicher Arbeit, Umsonstökonomie, Care und Ähnlichem. Das Individualisierungsgebot schlägt in der Krise gleichzeitig in ein Gemeinschaftsgebot, ja, den Gemeinschaftsterror um. Das könnte gerade Frauen teuer zu stehen kommen. Sie könnten nun als Krisenverwalterin für Geld und Leben in die Pflicht genommen werden, wobei Reproduktions- und Pflegetätigkeiten am besten klaglos ohne für Gotteslohn erledigt werden sollten. Es geht mir dabei nicht einfach um eine kategoriale Kritik und ein Programm der Abschaffungen im Sinne eines hehren idealistischen Ziels und eines gesellschaftskritischen Heroentums, das sonst Vorschriften macht, sondern einiges deutet darauf hin, dass Fetischismuskritik wichtiger Bestandteil einer peitschenschwingenden Krisenverwaltung sein könnte, die einen Fortbestand des Kapitalismus in seinem Verfall noch auf jeden Fall bewerkstelligen möchte. Und zwar mit repressiven Folgen für die Subjekte, wobei dann eine derartige Entwicklung noch durch ethische und auch reformistisch orientierte, eine also verbale Fetischismuskritik auch an der Uni, also siehe Habermas oder sowas, also auch in der Theorie legitimiert und gerechtfertigt werden könnte. Dann. Ja, ich habe jetzt zwar noch was, aber ich sage das jetzt nicht mehr, was mir jetzt reicht.